Erster König Hiskia war sehr krank. Der Prophet Jesaja kam zu ihm. Jesaja sagte, Gott spricht, du wirst sterben. Mach dein Haus bereit. Zweiter Hiskia drehte sich zur Wand. Er betete zu Gott. Dritter er sagte, Gott, ich war dir immer treu. Ich habe getan, was dir gefällt. Hiskia weinte sehr laut. Vierter Jesaja war noch nicht weit gegangen. Da sprach Gott zu ihm. Fünfter Gott sagte, geh zurück zu Hiskia. Sag ihm, ich bin der Gott Davids. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich werde dich heilen. In 3 Tagen gehst du zum Tempel. Sechster, ich gebe dir 15 weitere Jahre zu leben. Ich rette dich und die Stadt vor dem König von Assyrien. Ich beschütze diese Stadt für mich und für David. Siebter Jesaja sagte, bringt Feigen. Sie legten die Feigen auf die Wunde. Hiskia wurde gesund. Achter Hiskia fragte Jesaja, was ist ein Zeichen dafür? Dass Gott mich heilt? Und dass ich in 3 Tagen zum Tempel gehe? Neunter Jesaja antwortete, das ist ein Zeichen von Gott. Gott wird tun, was er versprochen hat. Soll der Schatten 10 Stufen vorwärts gehen? Oder 10 Stufen zurück? Zehnter Hiskia sagte, es ist leicht, dass der Schatten vorwärts geht. Nein, der Schatten soll 10 Stufen zurückgehen. Elfter der Prophet Jesaja rief zu Gott. Gott ließ den Schatten auf der Sonnenuhr zurückgehen. Der Schatten ging 10 Stufen zurück. Zwölfter der König von Babel schickte Hiskia einen Brief und Geschenke. Er hatte gehört, dass Hiskia krank war und wieder gesund wurde. 13. Hiskia freute sich über die Männer. Er zeigte ihnen alles in seinem Palast. Er zeigte ihnen Silber, Gold, Gewürze und Öl. Er zeigte ihnen auch seine Waffenkammer. 14. Der Prophet Jesaja kam zu König Hiskia. Er fragte, was haben diese Männer gesagt? Woher kommen sie? Hiskia antwortete, sie kommen aus Babel. 15. Jesaja fragte, was haben sie in deinem Palast gesehen? Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen. Ich habe ihnen alles gezeigt. 16. Jesaja sagte zu Hiskia, höre, was Gott sagt. 17. Es kommt eine Zeit. Alles in deinem Palast wird nach Babel gebracht. Nichts bleibt übrig, sagt Gott. 18. Man wird deine Söhne nehmen. Sie müssen im Palast des Königs von Babel dienen. 19. Hiskia sagte zu Jesaja, Gottes Wort ist gut. Er dachte, es wird Frieden geben, solange ich lebe. 20. Mehr über Hiskia steht in einem Buch. Dort stehen seine Taten. Dort steht, wie er Wasser in die Stadt brachte. 21. Hiskia starb. Sein Sohn Manasse wurde der neue König,